was das wiederum für den Klimadiskurs und die in ihr gebräuchlichsten Ein-Wort-Narrative bedeutet, betrachten wir in Kapitel 10 näher. Ende der Fußnote. Interessanterweise waren sich die Befragten der Wirkung des jeweiligen Begriffs auf ihre Einstellung kein bisschen bewusst. Befragt, was sie bewogen habe, sich für die eine oder die andere Maßnahme auszusprechen, berief sich die Mehrheit auf die im Text genannten Kriminalstatistiken, die jedoch waren für beide Gruppen identisch. Was in der Praxis passieren kann, wenn eine Metapher und das von ihr evozierte Narrativ schlecht gewählt werden, lässt sich gut an folgender Analogie des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudolph Giuliani veranschaulichen. Während der Präsidentschaftswahlen 2008 verglich er die Gesundheitsvorsorge mit einem Flachbildfernseher, also letztlich mit einem Luxusprodukt. Sie war demnach kein Grundrecht, sondern eine Investition, die man sich wie ein Auto, ein Haus oder einen Fernseher leisten können muss, aber durch harte Arbeit eben auch verdienen kann. Giuliani knüpfte hier offensichtlich an das grundlegende amerikanische Narrativ an, wonach jeder seines Glückes und damit auch seiner Gesundheit Schmied sein kann, wenn er nur wirklich will. Im Jahr 2009 nannte der demokratische Präsident Barack Obama sein neues Bundesgesetz, mit dem er allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu einer Krankenversicherung ermöglichen wollte, Patient Protection and Affordable Care Act, ein Gesetz, das für eine erschwingliche Gesundheitsversorgung sorgen soll. Das fatale Schlüsselwort hierbei ist affordable. Damit tappte Obama in die zuvor gestellte Sprachbildfalle der Republikaner und bestätigte die Vorstellung von Gesundheit als Konsumware, deren Genuss man sich leisten können müsse. Die Aussage, ich sorge dafür, dass ihr euch Gesundheit leisten könnt, bestätigt das alte Narrativ und ist das Gegenteil von ich sorge dafür, dass Gesundheit ein Menschenrecht ist, obwohl das politische Ergebnis dasselbe ist, Gesundheitsversorgung für alle. Obama hätte das Projekt zum Beispiel stattdessen Medical Care for All Act nennen können, um mithilfe dieses Deutungsrahmens seinen universalistischen Ansatz der Gesundheitsfürsorge als Grundrecht zu betonen. So aber konnte die Gegenseite das konservative Narrativ eines in die Freiheit des einzelnen eingreifenden Staates heraufbeschwören, und zwar ausgerechnet mit Hilfe eines anderen, noch älteren Narrativs, David gegen Goliath. Der Goliath des Regierungsapparats will seine Bevölkerung voller Davids zum Kauf ungewollter, metaphorischer Luxusfernseher zwingen.